dieser Planet zufällig Erde heißt. Und dass die Erde zufällig meine alte Heimat ist. Hau ab, hau ab, komm. Gut, aber du wirst erst in knapp 2 Millionen Jahren geboren, Arthur. Da haben die natürlich das Gefühl, dass dich das hier jetzt im Grunde genommen einen Dreck angeht. Mach dir das klar, Arthur. Diese Irren da drüben sind deine Vorfahren. Nicht die Höhlenmenschen hier. Ford. Ford, das gibt es doch nicht, dass wir nichts tun können. Wir können wirklich nichts tun. Weil alles schon getan worden ist. Schau mal. Wir sind mal rückwärts, mal vorwärts, rückwärts, vorwärts durch die Zeit gereist. Und jetzt hier gelandet, 2 Millionen Jahre früher, als wir losfuhren. Aber das ändert doch die Zukunft nicht. Denn wir haben die Zukunft erlebt, als sie für uns Gegenwart war. Auch unsere Rückkehr hierher ändert nichts. Denn es wäre sowieso passiert. Es ist immer, immer so passiert. Alles, alles, was du jetzt sagst oder tust, ist einfach ein Glied in der ganzen Kette der Geschichte, die du kennst. Diese Leute da drüben werden bald in den Zustand von hilflosen Wilden zurückfallen. Lass denen mal die Nahrungsmittel und die Filme aus dem Raumschiff zur Neige gehen. Sense! Sie werden sich weiterentwickeln und hochklettern. Die Totenkulte der Ägypter, der Trojanische Krieg, das Römische Reich, die Kreuzzüge, Wilhelm der Eroberer, Galilei, Napoleon, der Erste und der Zweite Weltkrieg, schließlich Korea, Vietnam, Südafrika und dann der Augenblick, wo der ganze Planet von den Vogonen weggesprengt wird, nur weil eine neue Hyperraum-Umgehungsstraße Platz braucht. Siehst du einen, mein Junge? Es gibt nichts, womit du sie ändern kannst. Die ganze Zukunft ist schon gewesen. Und alles bloß, weil wir mit diesen Leuten aus Holger Frinkam in ihrer Arche B hier gelandet sind. Ja. Armer alter Höhli, für dich ist das Ganze ja nun wirklich die reine Zeitverschwendung, nicht? Ein Telefondesinfizierer hat dich aus der Evolution geschmissen. Tut mir leid für dich. Du, der Höhli zeigt auf das Kabelspiel. Ja, wahrscheinlich hat er wieder Zrzigridilisig gelegt, der arme Kerl. Nein, hat er nicht. Hey! Guck doch, da steht 42. Das Experiment. Das hat etwas mit dem Computerprogramm und Deep Thought zu tun. Weißt du noch, die Frage der Fragen. Arthur, weißt du, was das bedeutet? Was denn? Es muss was schiefgelaufen sein. Wieso schiefgelaufen? Na, guck doch mal. Wenn das Programmiergrundsystem darauf eingerichtet war, die Entwicklung der Menschheit von den Höhlenmenschen an zu besorgen, und wir dann aber kamen und sie zum Aussterben brachten und tatsächlich für sie einsprangen, ja, dann kam das Ganze total durcheinander. Wie wenn man Salz statt Zucker in den Kuchen tut. Ja. Dann ist also, was Marvin in meinen Gehirnströmen sah, in Wirklichkeit die falsche Frage. Ja. Wahrscheinlich. Es könnte die richtige sein, aber es ist wahrscheinlich die falsche. Wenn wir nun herausbekommen,